بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit der 88. Frage. Was bedeutet der Glaube an die Gesandten überhaupt? Ja, was bedeutet das? Er sagt, das ist der feste Glaube, die Überzeugung, dass Allah jede Umma, jede Gemeinschaft einen Gesandten geschickt hat, der sie dazu aufruft, Allah subhanahu wa ta'ala alleine zu dienen und sich abzuwenden von allem, was außer ihm oder neben ihm angebetet wird. Und der Glaube, dass alle Propheten wahrhaftig, fromm und rechtgeleitet, freigebig, also großzügig, gottesfürchtig, zuverlässig sind, sie leiten und werden geleitet von Allah, wird dies mit sichtbaren Beweisen und glanzvollen Zeichen bekräftigt. Ja, das sind alles Eigenschaften von Propheten, die sie mindestens haben, sozusagen. Wir glauben daran, dass sie gekommen sind. Wir glauben daran, dass Allah sie geschickt hat. Und wir glauben an ihre Botschaft. Und wir glauben daran, dass alle mit derselben Botschaft gekommen sind. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, sodass sie dazu aufrufen, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten und die Anbetung falscher Götter zu unterlassen. Dann sagt der Autor hier weiter, es ist der Glaube, dass sie alles übermitteln, wofür sie gesandt wurden. Sie haben nichts versteckt und nichts geändert und keinen Buchstaben von sich selbst hinzugefügt oder weggenommen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, obliegt denn den Gesandten etwas anderes als die deutliche Übermittlung? Ja, und es gibt noch andere Beweise aus dem Koran, die das vielleicht deutlicher darstellen, dass die Gesandten nichts verändert haben, dass es nicht von ihnen ist, sondern eine Offenbarung ist, dass sie alles nach der Offenbarung Allahs machen, dass sie nichts verheimlichen, verstecken dürfen. Wenn sie das tun würden, dann würden sie bestraft werden und zahlreiche Beweise, die dafür sprechen. Dann sagt er weiter, es ist der Glaube, dass sie das deutliche Recht besitzen und dass Allah sich Ibrahim und Mohammed zum Freund nahm und mit Musa wirklich gesprochen hat und Idris an einen hohen Platz erhoben hat und dass Isa, der Diener Allahs und sein Gesandter und sein Wort ist, welches er auf Maryam übertragen hat und den Geist, also Jibril von ihm und das Allah einige von ihnen den Vorrang über andere gegeben hat, die andere wiederum um Rangstufen erhöht hat. Das ist bezüglich um die Propheten, dass wir allgemein an die Propheten glauben, dass sie unterschiedliche Eigenschaften besitzen, dass sie unterschiedliche Rangstufen besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala einige von anderen bevorzugt und einige mit anderen Sachen bevorzugt, einige um Rangstufen, andere mit dem Sprechen, andere mit dem sich als engen Freund nehmen und solche Sachen. Wir glauben an all diese Sachen und bestätigen das. Und wenn wir das tun, inshallah ta'ala, dann bedeutet das der Glaube an die Gesandten sozusagen. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.